Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Veranstaltung unserer Reihe Schein der Wirklichkeit, Wirklichkeit des Scheins, Ideologiekritik in der Postmoderne. Die Reihe wird veranstaltet von unserer Gruppe Baustelle Ideologiekritik, die gerade erst vor einigen Monaten gegründet wurde, mit dem Ziel, eben diese Veranstaltungsreihe durchzuführen und vermutlich auch in den nächsten Semestern in ähnlicher Form weiterzuführen. Worum geht es in dieser Reihe? Sie folgt zwei Gedanken. Wir wollen einerseits der Bedeutung von Ideologiekritik für eine aufgeklärte und auf Emanzipation zielende Gesellschaftskritik nachgehen und damit auch der Frage, was Ideologie ist, wie sie wirkt und wie sie reproduziert wird in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und mit verschiedenen Mechanismen. Dazu werden insbesondere die folgenden drei Vorträge, also ab nächsten Dienstag, werden vor allem die folgenden drei Vorträge, die es zum Thema haben. Ich möchte an dieser Stelle schon hinweisen auf den nächsten Vortrag der Reihe, der schon am kommenden Dienstag stattfindet, an dem Gerhard Steppenhäuser hier sprechen wird. Ansonsten werden alle Veranstaltungen donnerstags stattfinden. Ja, neben diesem allgemeinen Themengebiet der Bedeutung von Ideologiekritik hat die Reihe noch einen spezifischeren Fokus. Und zwar wollen wir eine Debatte führen und auch wiederbeleben, die seit einiger Zeit geführt wird, aber leider nicht allzu häufig und an nicht allzu vielen Orten, nämlich die nach dem Verhältnis von Ideologiekritik und Poststrukturalismus. Der Poststrukturalismus, sicherlich die derzeit gängigste Form von Gesellschaftskritik an den Universitäten, geprägt von Namen wie Foucault, Derrida, Deleuze, Judith Butler, hat eine Tradition und geht der Ruf voraus, dass in der Dekonstruktion des Subjekts, die dort stattfindet, etwas aufgegeben werde, was es zu erhalten gäbe. So jedenfalls lautet eine gängige Kritik an dieser Theorierichtung, wie sie aus einer Richtung geäußert wird, die sich an Adorno und der kritischen Theorie orientiert. Ob das so ist, ob tatsächlich die Souveränität des Subjekts aufgegeben wird im Poststrukturalismus, bleibt weiter auszuführen. Die Meinungen gehen auseinander. Das Versprechen, das im Zuge der Aufklärung im Begriff des Subjekts aufgehoben wurde, nämlich das nach Autonomie und Individualität, wird von einer kritischen Theorie stets betont und aufrechterhalten. Ob der Poststrukturalismus dagegen einen Gegensatz bildet, ist ebenfalls Thema der Reihe. Diese Debatte schwankt teilweise zwischen Polemik und Annäherung. Auch in unserer Reihe werden da sehr verschiedene Positionen zu diesem Thema zu hören sein. Das ausführliche Programm könnt ihr im Folgenden nachlesen, sowohl auf unserer Website ideologiekritik.noblogs.org als auch auf Facebook könnt ihr uns finden. Weiterhin liegen hier noch Flyer aus, wenn ihr euch das Programm mit nach Hause nehmen wollt. Ich möchte mich bedanken, auch schon an dieser Stelle, für die Unterstützer, die diese Reihe erst möglich gemacht haben, über finanzielle Unterstützung. Das sind nämlich insbesondere der Studierendenrat der Uni Freiburg und die Rosa-Luxemburg-Stiftung, weiterhin auch der Alumni Freiburg e.V. und der DIKA e.V., Verein zur Förderung des deutsch-israelischen Kulturaustausches. Weiterhin werden wir noch einen Klingelbeutel herumgehen lassen. Leider können nicht alle Ausgaben durch die Unterstützung der genannten Organisationen gedeckt werden. Deshalb, wer mag, kann da gerne eine kleine Spende hinterlassen. Ja, und jetzt freue ich mich sehr, Karina Kurecki hier heute Abend begrüßen zu dürfen. Die Karina Kurecki lebt nicht in Düsseldorf, wie in unserem Programm angekündigt ist. Ich bitte den Fehler zu entschuldigen, sondern sie lebt in Hamburg und Jerusalem und wird heute Abend zu uns sprechen unter dem schönen Titel Eine eigene Geschichte aus reiner Gegenwart, was übrigens ein Blumfeld-Zitat ist, wie ich auch erst vor kurzem erfuhr. Und in ihrem Vortrag wird sie fragen, wie und wieso sich das Konzept des poststrukturalistischen Subjekts entwickeln konnte, wird dies insbesondere bei Michel Foucault und Judith Butler nachzeichnen und sich im Anschluss der Frage stellen, wie mit dieser Dekonstruktion des bürgerlichen Subjekts aus einer feministischen und materialistischen Sicht denn umzugehen sei. Ja, Karina Kurecki studierte Soziologie und Politikwissenschaft in Wien und Hamburg. Sie war Lehrbeauftragte für Soziologie und Politik in Hamburg und Bremen und promoviert zum Thema Naturbegriff und politische Ordnung in der Aufklärung. Ein Buch auch zu einem verwandten Thema, nämlich mit dem Titel Rousseau, die Liebe und der Staat, wird demnächst erscheinen. Außerdem forschte Karina zur Geschichte von Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen in entsprechenden Institutionen in Nordrhein-Westfalen und publiziert gelegentlich Artikel in verschiedenen Zeitschriften wie Konkret und Exit. Ja, jetzt freue ich mich sehr auf den Vortrag von Karina und wünsche viel Spaß. Ja, guten Abend. Vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und auch den charmanten Versprecher. Also ich wurde gefragt, ob ich einen Vortrag zur Kritik des poststrukturalistischen Verständnisses von Subjekt halten kann. Und das ist eine so umfassende Frage, dass ich, also ihr werdet das sehen, ich werde nur ein paar wenige Aspekte ansprechen. Ihr werdet auch merken, falls das aus der Ankündigung des Vortrags heraus noch nicht deutlich geworden ist, dass ich die Subjektkritik des Poststrukturalismus, sofern man da so verallgemeinern drüber sprechen kann, für berechtigt halte oder dass ich da was verstehen kann, nachvollziehen kann dran, ihre Durchführung jedoch kritisiere. Der Vortrag, das muss ich auch vorweg sagen, besteht aus Teilen, die ich so oder ähnlich bereits an anderen Stellen vorgestellt habe, unter anderem in Vorträgen zum Denken von Judith Butler. Und es gibt aber auch ein paar Erweiterungen und neue Überlegungen, aber wer so irgendwas von mir schon mal gehört hat, ne, also wundert euch nicht, wenn ihr da was wiedererkennt. Ich muss vorwegschicken außerdem, dass ich keine Expertin für poststrukturalistische Theorie bin und auch keine Philosophin im engeren Sinn, deren berufliches Feld die Beschäftigung mit solchen Fragen wäre. Ich komme aus der feministischen Theorie und mein Zugang zur Diskussion um das Subjekt ist in diesem Vortrag heute Abend ein eher politischer, kein akademischer. Also das heißt, ich gebe keine regelrecht ordentliche Einführung in den Poststrukturalismus. Ich werde aber vorschlagen, wie man das Entstehen des poststrukturalistischen Denkens begreifen könnte, auf welche gesellschaftlichen Entwicklungen es reagierte und warum es in der Linken so breit rezipiert wurde. Ich schlage demnach einen klassischen ideologiekritischen Zugang vor, nämlich die Frage, was ist die Genese meines Gegenstandes? Entlang eines Begriffs, der auch für den Feminismus zentral ist, das Subjekt. Also gemeinhin wird ja angenommen, dass das poststrukturalistische Denken das bürgerliche Subjekt abschaffen möchte oder wollte oder ihm zumindest misstrauisch gegenübersteht. Die Subjekte seien tot, hat Baudrillard gespottet. Sie können die an sie gestellten Anforderungen gar nicht mehr erfüllen. Das sei weder ein Drama noch ein Einzelfänomen, wie Foucault gesagt hat. Zitat, man braucht sich nicht sonderlich über das Ende der Menschen aufzuregen, das ist nur ein Sonderfall oder, wenn Sie so wollen, eine der sichtbaren Formen eines weitaus allgemeineren Sterbens. Damit meine ich nicht den Tod Gottes, sondern den Tod des Subjekts als Ursprung und Grundlagen des Wissens, der Freiheit, der Sprache und der Geschichte. Jetzt ist es so, dass, wenn man sich so umsieht, das Subjekt, also im Unterschied zu dieser Diagnose, keineswegs tot zu sein scheint. Der Begriff und seine Derivate, also die Subjektivierung, die Subjektivierungsweisen, die Subjektpositionen, die Subjektivität, der Begriff und diese Derivate sind weit verbreitet. Also ich nenne ein paar Titel aus dem Transkriptverlag von diesem Jahr. Subjekt mit Körper, die Einschreibung des Selbst bei Rousseau, Moritz und Sebald. Der Wille zum Subjekt, zur Genealogie politischer Inklusion in Frankreich vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Ein anderer Titel, Ästhetik der Unabgeschlossenheit, das Subjekt des lebenslangen Lernens. noch ein Titel, Digitale Subjekte, Praktiken der Subjektivierung im Medienumbruch der Gegenwart oder Organisation, Macht, Subjekt zur Genealogie des modernen Managements oder ein Titel von einer lieben Freundin und Kollegin von mir aus dem vergangenen Jahr, zum Subjekt der Gene werden, Subjektivierungsweisen im Zeichen der Genetisierung von Brustkrebs. Andrea Zunin, die diese Studie geschrieben hat, und ich arbeiten zusammen übrigens gerade an einem Forschungsprojekt, das den Titel trägt Psychiatrie und Subjektivität. Also dafür, dass es bereits für tot erklärt werden konnte, sprechen wir alle sehr viel vom Subjekt. Ich war vergangenes Jahr bei einer Konferenz über kritische Theorie, bei einer Diskussion mit der Überschrift widersprüchliche Totalität und widerständige Subjektivität. Also ich hatte bei dieser Überschrift zuerst gedacht, dass es um das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft gehen soll, aber laut Ankündigungstext, der da sozusagen eher von den Widersprüchen kapitalistischer Produktion handelte, sollte es dann um was anderes gehen. Überflüssige, arme, hungernde, alle, die nicht ordentlich integriert sind oder sein dürfen, fielen, so die Formulierung, aus der Subjektform heraus. Der Text mündete dann in die Frage, wie es sich mit den widerspenstigen Regungen der Subjekte verhält. Also ich fand da besonders auffällig dran, wie umfassend die Subjektform in diesem Text verwendet worden ist von den Verfasserinnen. Also sie hat eine Stelle eingenommen, wo man früher gesagt hätte, die Klasse. Es ging nicht um Unterdrückung oder Ausbeutung oder Diskriminierung, sondern um die Frage, ob man Subjekt sein darf, kann oder nicht. Also wenn man sich deswegen diese Beispiele, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die vielen Überlegungen und Arbeiten zum Subjekt vor Augen hält, dann wird deutlich, dass also Tod des Subjekts keine treffende Zustandsbeschreibung sein kann oder dass die Zustandsbeschreibung nicht geteilt wird. Und Ausweichmanöver der Sorte, das sind halt dann zwei verschiedene Subjektbegriffe, gelten nicht. Aber vielleicht, diese Option gibt es ja auch, ist mit Tod des Subjekts ein Wunsch gemeint. Vielleicht ist das eine Forderung. Das Subjekt möge bitte sterben. Ich glaube, dass in der poststrukturalistischen Theorie, ich bleibe mal bei dieser Verallgemeinerung, tatsächlich beides gemeint ist. Eine Diagnose und ein Wunsch. Und was das heißen kann, wie man auf sowas kommt, also dazu gleich. Kurz ein paar Sätze sozusagen zur Diskussion um den Poststrukturalismus in Deutschland. Das postmoderne Denken, das eben mit diesen Stichworten in Verbindung gebracht wird, Tod des Subjekts, Ende der Erzählungen, Dekonstruktion der Ursprünge, das hat bereits sehr früh in Deutschland ganz entschiedene Gegner und Gegnerinnen gefunden. Die Rede von Jürgen Habermas 1980, anlässlich der Verleihung des Adorno-Preises an ihn, hat den Auftakt zu einer bis heute virulenten Auseinandersetzung gebildet. Der Titel von dieser Rede, der verrät bereits die Richtung, in die Habermas da gehen wollte. Der Titel hieß nämlich Die Moderne, ein unvollendetes Projekt. Die Moderne bzw. die Aufklärung ist in dieser Sicht also nicht gescheitert oder dialektisch in ihr Gegenteil verkehrt worden. Also Habermas hat da nicht von Dialekte gesprochen, sondern, Zitat, von den Fehlern der verstiegenen Aufhebungsprogramme. Also die Moderne, die in dieser Sicht unvollendet geblieben ist, gar nicht verwirklicht worden ist. Das ist etwas, wo Habermas meinte, wir müssen aber daran festhalten, statt, wie, was er genannt hat, die neuen Jungkonservativen, statt mit diesen neuen Jungkonservativen einen unversöhnlichen Antimodernismus zu propagieren. Also diese Rede war Teil einer sich international abzeichnenden Diskussion, in der wahlweise, ich werfe mit noch ein paar Begriffen um mich, Sprechakttheorien, Systemtheorien oder sowas wie ein zum Pluralisten umgedeuteter Kant in die Debatte um die Thesen des Poststrukturalismus geworfen worden sind. Also auf der einen Seite wurde das Ende der Moderne verkündet, auf der anderen Seite Kant hochgehalten, auf der einen der Tod des Subjekts konstatiert, auf der anderen auf Wissenschaft, Subjekt, Einheit und Wahrheit gepocht, kommunikativ vermittelt oder einfach mit der mehr oder weniger impliziten Annahme, dass weder 19. Jahrhundert noch Sozialdarwinismus, weder Erster Weltkrieg noch Shoah an der Wahrheit kantscher oder naturwissenschaftlicher, in der Linken auch marxischer Kategorien etwas geändert hätten. Also ich will diese Debatten gar nicht nachzeichnen. Meistens ging und geht es in ihnen nämlich hauptsächlich um die Frage, ob man sich politisch auf diesen oder jenen Autor beziehen sollte oder nicht, ob Annahmen falsch oder richtig sind, beispielsweise, ob schon Hegel gegen Kant Recht hatte oder Unrecht hatte und deswegen Habermas in sich in seiner Diskursethik gar nicht hätte auf Hegel beziehen sollen und so weiter. Also ähnlich sinnlos finde ich meistens auch den Ableger der größeren Diskussion im kleineren Kontext der radikalen Linken. Und sich damit zu beschäftigen, das wäre ein weiterer Vortrag. Mache ich also nicht. Ganz selten stellt jemand in der Diskussion um poststrukturalistische Theorie die in meinen Augen tatsächlich interessante Frage: Warum ist sie so erfolgreich geworden? Was erklärt ihre Rezeption? Auf welche historische Situation reagiert sie? Was ist, in den Worten des Literaturwissenschaftlers Peter Bürger, der gesellschaftliche Wahrheitsgehalt dieses Denkens? Ich möchte dazu zuerst die Grundlagen von Erkenntnistheorie aufrufen, also es wird doch ein bisschen philosophisch, um dann die Geschichte des bürgerlichen Subjekts zu erzählen, da habe ich viel von Peter Bürger gelernt. Und diese Geschichte soll gleichzeitig eine Antwort auf die Frage nach dem gesellschaftlichen Hintergrund des Poststrukturalismus sein. Also Teil 1, Erkenntnistheorie, Wahrheit und Subjekt. Die Entdeckung des Subjekts im 18. Jahrhundert war gleichzeitig die der Freiheit der Menschen. Präzise gesagt, die Freiheit des Menschen. Der aufklärerische Geist richtete sich beherrschend auf Natur, fand mit Kant in der Natur jenes Gesetz vor, das auch sein Denken bestimmt und erst zu denken macht. Damit wurde das revolutionär neue Verhältnis des Bürgers zur Welt und zu sich selbst ausgesprochen. Das bürgerliche Subjekt erfuhr sich durch seine individuelle Besonderheit hindurch als Repräsentant des Allgemeinen. Als radikal neue Qualität hatte Hegel dieses Neue gefeiert als Sonnenaufgang. Der Mensch stellt sich auf den Kopf, auf den Gedanken. Gegen den Glauben an Autorität ist die Herrschaft des Subjekts durch sich selbst gesetzt worden. Die Herrschaft des Subjekts durch sich selbst. Und die Naturgesetze wurden als das einzig Verbindende des Äußerlichen mit Äußerlichem anerkannt. Also die Herrschaft des Subjekts über sich selbst bedeutet die Konstituierung des Subjekts überhaupt. Heißt, dass alle Autorität nur durch das Denken gelten kann, das Denken sich also selbst bestimmt. Diese Selbstbestimmung, das meinte nicht nur Selbstdisziplin, sondern das meinte auch Freiheit im emphatischen Sinne. Der Gedanke schafft sich selbst, der Mensch schafft sich selbst, beinhaltet das berühmte Freiheitsversprechen der bürgerlichen Gesellschaft. Keine Herkunft, kein Anfang, keine Tradition. Nur aktive Selbsttätigkeit des Geistes. Die Freiheit, das zeigte beispielsweise Hegel an Kant oder an einer anderen Stelle, später Adorno, Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung, die Freiheit ist abstrakt und sie hat ihren Preis. Alle Dinge, sagte Kant in seiner Erkenntnistheorie, sind Dinge für uns. Im Zentrum, am Anfang und am Ende steht bei Kant das souveräne Subjekt und seine Erkenntnis richtet sich nach ihm. Es ist Maßstab und Zweck seiner selbst. In der Natur und in den Dingen ist nur das, was das erkennende Subjekt in sie hineinlegt. Seine Vernunft befähigt es, die vernünftig eingerichtete, ebenfalls gesetzlich verfasste Natur zu erkennen. Kant, die Ordnung und Regelmäßigkeit also an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein und würden sie auch nicht darin finden können, hätten wir sie nicht oder die Natur unseres Gemüts ursprünglich hineingelegt. Also wir bringen die Ordnung und Regelmäßigkeit in die Natur und wir erkennen, wir können das, weil wir vernünftig sind und wir erkennen in der Natur sozusagen uns selbst. Warum geht das? Befähigt wird das Erkenntnissubjekt durch die Prinzipien der Erkenntnis, sozusagen das Vernünftige an der Vernunft. Reine Vernunft ist dann diejenige, welche die Prinzipien etwas schlechthin a priori zu erkennen enthält. Also was macht Kant oder was machte Kant? Er sagte, ja, also diese Prinzipien der Vernunft zu erkennen, das ist meine Aufgabe. Mit dem Projekt der Erkenntnis von den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis setzte Kant, wie er schrieb, zwei Dinge fest. Erstens, also diese Prinzipien des Erkennens, um die es ging. Und zweitens, etwas über die Gegenstände, die erkannt werden sollen. Der auf die Natur gerichtete Geist ließ diese Gegenstände nämlich nicht unberührt, ganz im Gegenteil. Ihre Erkenntnis, das Erkennen der eigenen Vernunft in der Natur, macht aus ihr etwas abstrakt Vergleichbares. Wie schon Descartes letztlicher Primat des Geistes aus der Res Extensa eine entqualifizierte bloße Ausdehnung. Oder mit Horkheimer Adorno als Gebieter über die Natur gleichen sich der schaffende Gott und der ordnende Geist. Also die Vernunft, die sich auf die Gegenstände richtet, sozusagen, macht etwas mit ihnen. Im Unterschied zu Descartes ging es Kant aber um die Bezugnahme des Denkens auf seine Gegenstände, ein Verhältnis, das nicht mehr in Gott vermittelt wird, das war Descartes, sondern im Subjekt vermittelt ist. Im Brautbett von Geist und Natur, so heißt es bei Bacon, verhält es sich wie in der bürgerlichen Ehe. Mann und Frau sind eins und dieses eine ist der Mann, dessen Individualität die Gegensätze zusammenschließt. Aber bei Kant vermittelt das Subjekt sich nicht selbst, das heißt, er widerlegt jenen Idealismus, der nichts Gegenständliches außerhalb des Bewusstseins annimmt. Also er sagt, das Bewusstsein meines eigenen Daseins beweist das Dasein der Gegenstände im Raum außer mir. Ich denke, beweist nicht nur das seiende Ich, sondern auch das seiende Außen, worauf sich das Ich richtet. Die Vernunft hat zur Erkenntnis die Anschauung und Erfahrung nötig, die von einem gegebenen empirischen Stoff. Also Wahrheit ist nicht nur die Übereinstimmung des Denkens mit seinem Gegenstand, sondern darin auch die Übereinstimmung des Denkens mit sich selbst, Identität. Ohne Identität ist weder Erkenntnis noch Gegenstand von Erkenntnis. Also wenn man sagt Subjekt, bezieht sich das demnach auf das Objekt und auf sich selbst. Wenn wir heute das Subjekt diskutieren, das ist meine Vermutung, was da passiert, in diesem vielen Subjekt diskutieren, dann verhandeln wir hauptsächlich die zweitere Relation. Wir verhandeln permanent die Frage nach der Einheit des Subjekts, seinen Bezug auf sich selbst und die sich daraus ergebenden Verwerfungen. Ich hatte mich bei der Vorbereitung gefragt, woher das Wort Subjektivität kommt, das offensichtlich das Subjektive am Subjekt meint, seine Eigenschaft, Subjekt zu sein. Warum gibt es dafür ein eigenes Wort? Steht vielleicht in Frage, dass Subjekte subjektiv sind? Das historische Wörterbuch der Philosophie stellt fest, dass der Begriff Subjektivität auftaucht, als Kant populär geworden ist. Er stamme aus der Auseinandersetzung mit Kants Diktum, dass sich die Gegenstände nach der Erkenntnis richten müssen und nicht umgekehrt, und dem Spezialfall, dass die Erkenntnis ihr eigener Gegenstand wird. Was passiert, wenn die Erkenntnis sich auf sich selbst richtet? Hat sich dann die Erkenntnis der Erkenntnis zu beugen? Also Subjektivität scheint genau diese Beziehung zu meinen, die Beziehung des Subjekts auf Subjekt, zur Eigenschaft nominalisiert, das heißt zu einer Tät eingefroren. Ich glaube, es ist sehr passend, dass die Subjektivität heute häufiger in Gebrauch ist als das Subjekt, was vermuten lässt, dass es beim Problem, das beim Streit um das Subjekt umtreibt, dass dieses Problem keines von Subjekt-Objekt-Beziehung ist, das ist also Verhältnis zur äußeren Natur, sondern eines von Subjekt-Subjekt, Verhältnis zu eigener innerer Natur, dass es immer um Selbstvergewisserung geht. Ich komme darauf zurück, ich will, bin auch gleich durch mit der Philosophie, aber ich will vorher in Erinnerung rufen, dass die Ausbildung des Subjekts ein schmerzhafter Prozess ist, für das Subjekt, aber auch für seine Objekte. In Hegels Vorlesung über die Geschichte der Philosophie heißt es zur Einheit, also die Einheit, die in der Lage ist, sich auf Objekte zu richten, das Fassende ist ich, was ich berühre, muss sich einzwängen lassen in diese Form der Einheit. Das Fassende ist ich. In diesem Satz steckt die Hegel-Kritik an Kant, weil, also ohne dass er das explizit ausführt, gibt es viele Formulierungen bei Hegel, die nahelegen, dass der Bezug des kantischen Subjekts auf sein Objekt etwas ist, was den Dingen Gewalt antut. Es ist, sagt Hegel zum Beispiel in derselben Vorlesung, als ob man mit Spießen und Stangen auf die Wirklichkeit losgehen könnte. Also die mit Spießen und Stangen traktierte und so produzierte Wirklichkeit, auf die mit Abstraktionen gegangen wird, verweist gleichzeitig auf das Subjekt, das sich dieser Wirklichkeit gleich machen muss, um sie zu erkennen. Also das ist ein ganz wichtiger Gedanke, dass sozusagen das Subjekt, das auf das Objekt guckt, entqualifiziert, aber das bedeutet etwas für das Subjekt, es macht sich dem Objekt gleich. Die Aufklärung, wusste Hegel, hat mit ihrer Erhöhung des Individuums zum Subjekt dieses gleichzeitig erniedrigt. Das Fassende ist ich, was ich berühre, muss sich einzwängen lassen. Ich zwänge etwas ein durch meine Berührung. Aber das hat Folgen für mich. Unterdrückung macht immer etwas mit dem Subjekt, das unterdrückt. Das ist jetzt nicht sehr sauber gesprochen, aber so geht der Gedanke. Wie hat das Hegel ausgedrückt? Vor der Aufklärung, sagte Hegel, war das Subjekt in Gott, seine Gleichheit eine vor Gott. Die wirkliche Welt war ihm eine fremde äußerliche und damit aber auch eine freie gegenständliche. Die Aufklärung, in Hegels Worten an dieser Stelle die reine Einsicht, kehrt sich nun gegen diese Trennung. Zitat: Sie fasst nichts als das Selbst und alles als das Selbst auf, das heißt, sie begreift alles, tilgt alle Gegenständlichkeit und verwandelt alles An-sich-Sein in ein Für-sich-Sein. Das Begreifen, also von dem er da spricht, das ist wörtlich gemeint, also alles wird nützlich für das Subjekt. Mit dem Reich des Glaubens, sagt dann Hegel, ist auch das der realen Welt gestürzt. Was stürzt, ist die Form der äußerlichen wie der eigenen gegenständlichen Realität. Die ursprünglich bestimmte Natur, und Hegel hat an dieser Stelle über die Natur der jeweils einzelnen Individuen gesprochen, reduziert sich daher auf den unwesentlichen Unterschied der Größe auf eine größere oder geringere Energie des Willens. Also was er dann explizit machte, war die Zurichtung des Subjekts anzuklagen, das Streben zur reinen Identität zu kritisieren als nicht frei von Gewalt. Ich zitiere: Diese Gleichheit mit allen ist daher nicht jene Gleichheit des Rechts, nicht jenes unmittelbare Anerkanntsein und Gelten des Selbstbewusstseins darum, weil es ist, sondern dass es gelte, ist durch die entfremdende Vermittlung, sich dem Allgemeinen gemäß gemacht zu haben. Also, um Subjekt zu werden, muss man sich etwas gemäß machen. Man muss sich dem gemäß machen, was man beherrscht. Dieses Subjekt hat in sich eine Geschichte, jeweils eine einzelne, weil man das ja tun muss, das gemäß machen. Das ist eine aktive Tätigkeit. Und es gibt da eine Geschichte der Bedingungen, unter denen man das tut. Diese Geschichte, das kann ich vorausschicken, affiziert das Subjekt vom Selbst. Zuvor, das ist ganz wichtig zu erwähnen, muss ich sagen, dass die Geschichte des Subjekts nicht allen offen stand. Die Subjektform als solche stets universell und exklusiv zugleich war. Dass zwar alle, tatsächlich alle, sich dem Allgemeinen gemäß zu machen hatten, aber nicht gleichermaßen den Trostpreis dafür einstrichen. Das aufklärerische Versprechen auf universelle Freiheit und Gleichheit war bekanntlich ein Versprechen, das nicht eingelöst worden ist. Dabei ist es nicht nur so, dass die Türen zur Autonomie und Selbstbestimmung nur für einige geöffnet waren, sondern, hier muss ich eine kleine Abkürzung machen, das zeigt die feministische Subjektkritik, die Genese des Subjekts selbst bringt das hervor, was ihm entgegengesetzt war. Also, ich spreche jetzt, vielleicht war es ein bisschen zu kryptisch, Frauen konnten sozusagen, im 18. Jahrhundert war es eine lange Debatte um Weiblichkeit und das sieht man ganz deutlich sozusagen, wenn man sich sozusagen zum Beispiel so Bildungsprogramme für Mädchen anguckt, geht es dann immer darum, da geht es nicht ums Dummhalten, sondern selbstverständlich geht es da um Bildung, Ausbildung von Verstand, aber es geht nicht um Bildung, die sich sozusagen, deren Resultat ist, sich beherrschend auf die Gegenstände richten zu können. Also Naturwissenschaftsprinzipien verstehen, ja, anwenden, nein. Das ist ungefähr so die Geschlechterdifferenz, wie sich das sozusagen mit dem Subjekt, also am Subjekt. Also ja, gemäß machen, ja, verstehen auch ja auf der weiblichen Seite, aber anwenden, nein. Da könnte man

sozusagen die traditionelle Konzentration der Geschichtswissenschaft auf Könige und Helden abgelöst hat, durch die Beobachtung von Entwicklungen über lange Zeiträume hinweg, also das einst geschichtmächtige Subjekt durch überpersönliche Strukturen ersetzt hat. Ebenfalls in diese Zeit fällt der Surrealismus, der nach den letzten Horten wahrer individueller Freiheit sucht und den Wahnsinn und den Selbstmord findet. Das Subjekt, das sich einst auf den Kopf und seine Gedanken gestellt hatte, findet sich zerschmettert am Boden und sucht, unter den neuen Bedingungen seine Ohnmacht zu kompensieren. Angehende Faschisten wie Ernst Jünger ziehen aus dem Ersten Weltkrieg den Schluss, den Verlust der autonomen Handlungsfähigkeit durch Überbietung zu kompensieren und durch aktive Selbstopferung ans Kollektiv sich wieder als mächtig zu erfahren. Also ich zähle das nicht auf, um Kuschew und die Surrealisten Annal und Ernst Jünger in einen Topf zu werfen. Ich zähle das auf, weil das deutlich machen könnte, was Tod des Subjekts heißen könnte. Und Ernst Jünger erwähne ich, weil damit jene Richtung angesprochen ist, die diesen Tod affirmiert, um Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, jedenfalls jene Richtung, die sich wenige Jahre später als gesellschaftlich erfolgreich erwiesen hat. Ich kann hier eine Bemerkung anfügen zur Affinität des Feminismus, vielleicht auch des Antirassismus, zu Theorien, die das Subjekt nicht propagieren. Das Eigenartige ist nämlich, dass die Zeit des Niedergangs des männlichen Subjekts mit den Erfolgen der ersten Frauenbewegung zusammenfällt. Der Zulassung der Frauen zu den Universitäten und am Ende des Ersten Weltkriegs der Erringung des Frauenstimmrechts. Es ist, als ob die Ohnmacht des bürgerlichen Subjekts den Frauen eine Tür geöffnet hatte. Und man könnte sagen, dass die Angleichung, die da passiert ist, nicht durch einen Gewinn der Frauen entstanden ist, sondern durch einen Verlust der Männer. Tatsächlich sind die beiden Weltkriege von Feministinnen auch als eine Art Emanzipationsschub von Frauen beschrieben worden, die aufgrund der Kriegssituationen plötzlich massenhaft berufstätig wurden oder die Erfahrung gemacht haben, ihre Familien alleine und selbstständig ernähren zu können. Also ich erwähne das, weil es erklärt, oder wie ich vorher angedeutet habe, inwiefern Tod des Subjekts auch einen Wunsch ausdrücken kann. Der Niedergang des Subjekts hat die Subjektform nämlich den zuvor strikt Ausgeschlossenen geöffnet. Und der poststrukturalistische Feminismus setzt exakt auf diesen vermeintlichen Niedergang des Subjekts seine Hoffnungen. Geht das Subjekt den Bach runter, eröffnet uns das die Möglichkeit, endlich mitzuspielen. Ich glaube, das ist ein Fehlschluss. Der Preis für den Zugewinn an Rechten und Möglichkeiten war eine neue Misogynie. Für die Zeit rund um den Ersten Weltkrieg denke man zum Beispiel an die Auslassungen eines Otto Weiningers über Geschlecht und Charakter. Auch an anderen Schriftstellern kann man sehen, dass der Tod des Subjekts für die Frauen sehr zwiespältige Folgen hatte. Peter Bürger erwähnt in diesem Kontext Maurice Blanchot, der wie so viele Hegels Negation der Negation mit dem wirklichen Töten in Zusammenhang brachte. Ich zitiere Blanchot. Und doch, wenn ich diese Frau sage, ist in meiner Sprache der wirkliche Tod angekündigt und schon gegenwärtig. Meine Sprache tötet niemanden. Aber wenn diese Frau nicht wirklich sterben könnte, wenn sie nicht in jedem Augenblick ihres Lebens vom Tode bedroht, mit diesem durch eine wesenhafte Verbindung verbunden und vereint wäre, könnte ich nicht jene ideelle Negation vollziehen, jenen aufgeschobenen Mord, der meine Sprache ist. Also hier wird eine Passage aus der Phänomenologie des Geistes interpretiert, in der Hegel von der Macht des Negativen sprach, von der todbringenden Energie des Denkens. Die Leistung des erkennenden Denkens besteht im Akt des Trennens. Der Begriff negiert die Sache, die im Begriff aufgehoben wird. Zur Beschreibung dieses Vorgangs hat Hegel, wie gesagt, Metaphern der Gewalt verwendet, aber im Unterschied zu seinen Interpreten in den 1930er Jahren hat er was Produktives bezeichnet und nicht von destruktiver Auslöschung gesprochen. Man könnte auch sagen, dass Hegel, indem er von der Gewaltförmigkeit der Erkenntnisproduktion sprach, etwas von den nicht vernünftigen Voraussetzungen der Vernunft erfasst hat. Jedenfalls wurde, also ich habe erzählt, Kuschew hat angefangen, Hegel zu interpretieren in Vorlesungen, die 33 bis 39 in Paris gehalten worden sind, bei denen alles von intellektuellem Rang und Namen versammelt war, also Merleau-Ponty, Lacan, Bataille und so weiter. Und diese Vorlesungen haben entscheidend die Hegel-Lesart des 20. Jahrhunderts geprägt. Und da wurde aus Hegels Negativität gegenüber der Substanz die Negativität des erkennenden Subjekts.

sondern nachdem es sich geweigert hat, sich auf die Füße zu stellen. Das Programm verkündet, sich seinen Schädel blutig schlagen zu lassen, um die Kopfschmerzen zu vertreiben, und anschließend diese Tätigkeit in Eigenregie als lustvolle übernimmt. Hatte sich zu Beginn seiner Herrschaft das Subjekt als selbstreflexives bestimmt, also deswegen mein langer Ausflug über die, sozusagen in die Erkenntnistheorie, als Ich im individuierenden Allgemeinen, wird hier, in den Worten von Justin Mundey, das Körper-Ich als Allgemeines gesetzt. Vom alten bürgerlichen Subjekt, das den Sonnenaufgang seiner Herrschaft gefeiert hatte, das sein Gesetz in der Natur wiedererkannte, nachdem sich die Objekte richteten, davon ist nur noch ein Aspekt übrig geblieben, sich dem Allgemeinen gemäß gemacht zu haben. Subjekt ist bei Foucault wesentlich ein Unterworfenes. Zitat: Das Wort Subjekt hat einen zweifachen Sinn, vermittels Kontrolle und Abhängigkeit jemandem unterworfen sein und dadurch Bewusstsein und Selbsterkenntnis seiner eigenen Identität verhaftet sein. Beide Bedeutungen unterstellen eine Form von Macht, die einen unterwirft und zu jemandes Subjekt macht. Also da ist nichts mit Sonnenaufgang mehr. Zu jemandes Subjekt. Bei Kant hat noch das Subjekt sein Objekt unterworfen und dadurch sich das eigene Gesetz gegeben. Und das Subjekt gewann vernünftige Erkenntnis vom Objekt. Vielleicht da eine Fußnote zur vernünftigen Erkenntnis äußerer Natur. Wenn man sich vor Augen führt, was Rassenbiologie war, nämlich alles andere als vernünftige Erkenntnis von einem Objekt, sondern Erkenntnis um, wie das berühmte Zitat heißt, Leben zu machen oder in den Tod zu stoßen, dann wird vielleicht deutlich, welche historische Erfahrung dazu getrieben hat, die klassischen Kategorien der Erkenntnistheorie zu verlassen. Gegenüber dem heroisch-völkischen Realismus, gegenüber dem Faschismus, gegenüber der Biopolitik versuchte Foucault sich abzusetzen. Wahrheit muss immer Wahrheit von etwas sein. Wenn dieses Etwas aber aus komplettem Wahn besteht, hat Justin Mundey ausgeführt, dann gibt es davon keine Wahrheit mehr, sondern, wie die Konsequenz auch aus der negativen Dialektik Adornos lautete, nur Unwahrheit. Während Adorno die aufklärerischen Kategorien negativ wendete, versuchte Foucault der mörderisch gewordenen Subjekt-Subjekt-Dialektik auf andere Weise zu entkommen. Er postulierte, dass das Wissen zwar nicht ein Wissen ganz ohne Subjekte ist, aber kein Wissen eines Erkenntnissubjekts und damit auch kein Wissen von einem gegebenen Objekt. Damit verweigerte er der Rassenbiologie die Anerkennung als Erkenntnisweise, womit Subjekt und Objekt in ihren gewohnten Formen stürzen. Das Subjekt wird zum unterworfenen Souverän, ein betrachteter Betrachter, heißt es in der Ordnung der Dinge. Also ich will sagen, Foucaults Projekt ist kritisch motiviert. Er möchte, das erklärt er in Was ist Kritik, die Dinge stets so denken, dass ihr Verschwinden denkbar wird. Auch dazu ist es nötig, die klassischen Formen des Denkens zurückzuweisen. Bei der Genealogie, wie er sein Vorgehen nannte, da geht es darum, im Gegensatz zur Zurückführung einer vielfältigen Nachkommenschaft auf eine einzige gewichtige Ursache, die Erscheinungsbedingungen einer Singularität in vielfältig bestimmenden Elementen ausfindig zu machen und sie nicht als deren Produkt, sondern als deren Effekt erscheinen zu lassen. Ein Effekt ist eine Wirkung ohne Ursache. Ein Effekt macht Hoffnung, denn wie Mundey formulierte, wenn der Schrecken keine Ursache hat und flüchtig ist, dann wird er schon vergehen. So erklärt es sich, dass bei Foucault totale Macht und permanente Möglichkeiten nebeneinander stehen. Wenn das Wissen keine Erkenntnis eines Erkenntnissubjekts mehr ist, welches das Erkenntnisobjekt bestimmt hat, sondern bloß ein Effekt der Macht, dann ist das Subjekt nichts anderes als ein Transmitter. Es weiß nicht, was es tut nicht selbst, sondern es passiert ihm. Jemandes Subjekt sein. Ich lasse das kurz stehen und wende mich der Frage zu, wie im poststrukturalistischen Denken das Subjekt zum Subjekt-untertan wird. Also es ist im Wesentlichen hervorgebracht, es bringt nicht selbst hervor. Dabei ist es aber trotzdem nicht so, als ob das Subjekt bloße weiße Leinwand wäre, auf der sich die Macht verewigt. oder Knetmasse, die äußerlich geformt wird. Foucault nahm einen Willen zum Wissen an, einen Drang des Menschen zum Wissen über ihre Sexualität, den berühmten Geständniszwang. Die Sexualität, so lautet die These Foucaults, wird keineswegs unterdrückt, sondern im Vollzug des Willens zum Wissen hergestellt. Von ihrem eigenen Begehren getrieben, formen sich die Menschen also selbst zu dem, was sie immer schon geworden sind. Daran knüpfte Judith Butler an, deren Kritik an Foucault und deren Ausführungen zum Werdegang des Subjekts ich jetzt kurz besprechen will. Also Sie erweitert Foucaults Zurückweisung des Subjekts um die Frage nach dem Geschlecht. Dabei ist es wirklich interessant zu fragen, warum sie überhaupt an Foucault anknüpft, weil der in seiner ganzen Sexualität und Wahrheit kaum eine Seite zur Geschlechterdifferenz geschrieben hat. Also ich hatte vorher gefragt, was ist die Attraktivität des Poststrukturalismus zum Beispiel für eine feministische Kritik, und die liegt möglicherweise auf dieser Ebene. Eine Gesellschaftstheorie, die das Subjekt nicht propagiert, also das tut Foucault nicht, hält das nicht hoch, ne? Er sagt nicht, wir müssen alle Subjekte werden. Eine solche Gesellschaftstheorie bietet die Möglichkeit, den weiblichen Ausschluss von der Subjektform zu thematisieren. Dem kommt auch Foucaults Stil entgegen. Das ist etwas, was bei vielen poststrukturalistischen Autoren bei allen Unterschieden ähnlich ist. Also ein Stil, den ich wahrnehme als, der geprägt ist davon, dass er sich bemüht, vom sich behauptenden Subjekt Abstand zu nehmen. Also da ist was sehr Spielerisches da dran, es sind viele so Wortassoziationen, das ist literarisch, hier wird sozusagen so eine Art deduktiv-logisches Vorgehen wird zurückgewiesen, und das scheint jenen feministischen Positionen entgegenzukommen, die damit kämpfen, dass Frauen in den Allgemeinbegriffen der klassischen Philosophie nicht nur als Personen nicht vorkommen, sondern dass diese Allgemeinbegriffe auf Kosten der Frauen konstituiert werden. Der Philosophie gegenüber konstatiert hingegen Foucault einen Zusammenbruch philosophischer Subjektivität, der er sich bemüht, als Autor auch Rechnung zu tragen. Also er versucht, seine Gedanken nicht zu exponieren, sondern sich gleichsam an sie heranzuschreiben, sie zu umschreiben, sie im Text entstehen zu lassen. Also man muss sich vor Augen halten, wogegen das gerichtet ist, also in welcher Zeit das entstanden ist. Also wenn ihr den Jargon der Eigentlichkeit gelesen habt von Adorno, dann kennt ihr sozusagen, wie Adorno das etwas charakterisiert hat, was er das bedeutungsschwangere Dröhnen von Heidegger und Co. Bezeichnet hat, in dem alleine der Tonfall schon anzeigt, dass ein Gesagtes aus der Tiefe des Subjekts komme. Die eigentlichen Gebärden sich als Rede der ganze Mensch in der Pose existenziellen Ernstes. Also demgegenüber versuchte Foucault in kritischer Absetzbewegung als Autor hinter seinen Text zurückzutreten. Er scheute sich vor Setzungen. Anstatt das Wort zu ergreifen, wäre ich von ihm lieber umgarnt worden, um jedes Anfangens enthoben zu sein, heißt es in der Ordnung des Diskurses. Also dieses Zurücktreten, dieses eher literarische Schreiben, das kam aber, würde ich sagen, dann doch nicht per se dem Feminismus zugute. Das kann man am Beispiel von Blanchot sehen. Man kann vielleicht sogar sagen, dass die schreibende Selbstauflösung des Autorensubjekts, sein aktives Sich-Bewusstlos-Machen, eine drastischere Form der Misogynie mit sich bringt, als sie im Tonfall der alten Galanterie des 18. Jahrhunderts mitschwingt. Plötzlich ist nichts mehr romantisch, sondern es wird von der toten Frau gesprochen. Man kann auch rein empirisch feststellen, dass von der Relativierung des Autorensubjekts noch keine direkte Linie zur Thematisierung des Geschlechterverhältnisses geht. Foucault verfasst, wie gesagt, ein ganzes Buch zur Sexualität und sagt dazu kaum was. Die Foucault-Derrida-Lacan-Exegeten sind darüber hinaus, man werfe nur einen Blick an die Universitäten, auch nicht ein Zusammenhang, der sich durch einen besonders hohen Frauenanteil auszeichnen würde. Also diese neue Form des Schreibens bot nicht notwendig Raum für weibliche Erfahrungen. Also Subjektkritik à la Foucault war noch keine feministische Kritik, weshalb Butler ihn auch zuerst mal angegriffen hat. Sie sagt, ja, also ich teile die Kritik der Repressionshypothese, die Foucault entwickelt hat gegen die ganze sexuelle Befreiungsideen und vor allem gegen Wilhelm Reich und Herbert Marcuse. Und da sagt Butler, ja, also das teile ich erstmal. Die genealogische Kritik, sagt sie, lehnt es ab, nach den Ursprüngen der Geschlechtsidentität, der inneren Wahrheit des weiblichen Geschlechts oder einer genuinen, authentischen Sexualität zu suchen, die durch die Repression der Sicht entzogen wäre. Nachsatz, die zum Wohle der Menschheit bloß befreit werden müsse, statt festzuhalten, dass das schon längst geschehen ist. Ende der 1960er Jahre hatte ja tatsächlich die Frauenbewegung festgestellt, dass die Triebbefreiungsideen sich nicht so unbedingt zu ihrem Vorteil entwickelt hatten. Also Foucault hat jetzt in Butlers Augen angeboten, das Vorgängige, den Sexus, als Nicht-Vorgängiges zu entlarven und damit der gesellschaftlichen Zuweisung von Geschlecht den Boden zu entziehen. Also sie griff ihn an. Sie sagte, ich kann das brauchen, aber da passt hier noch was nicht. Und das sagt sie so. Einerseits möchte Foucault zeigen, dass es keinen Sexus an sich gibt, der nicht durch die vielschichtige Interaktion zwischen Diskurs und Macht hervorgebracht wird. Andererseits existiert anscheinend doch eine Vielfalt der Lüste an sich, die nicht als Effekt irgendeines besonderen Diskurs-Machtaustausches zu verstehen ist. Also sie sagt ihm im Wesentlichen, er ist nicht so weit entfernt von denen, die er kritisiert, weil er zum Schluss dann doch irgendeinen Ausgangspunkt annimmt, eine Vielfalt der Lüste. Und Butler macht das an Foucaults Einleitungen, also diesen Kritikpunkt macht sie an Foucaults Einleitung zu den Tagebüchern von Herculine Barbin, eines im 19. Jahrhundert in Frankreich lebenden Hermaphroditen, die Foucault herausgegeben hat. Sie weist scharf die romantisierende Darstellung Foucaults zurück, also sie bezeichnet das als romantisierend, dass der zunächst als Mädchen aufgewachsene, dann im Erwachsenenalter zur Annahme einer männlichen Geschlechtsidentität gezwungene Barbin vor dieser staatlichen Zwangsbehandlung eine glückliche Welt der Lüste hätte genießen können. Butler sagt demgegenüber, dass ein intersexuell bestimmter Körper keinesfalls als fähig zum Spiel der Lüste romantisiert werden darf, dass man aber an einem solchen Körper ganz gut feststellen kann, welche gesellschaftlichen Verfahren und Konventionen diese Form der Sexualität hervorbringen. Also ich referiere das, weil das eine der Passagen ist, wo sie sagt, dass queere Geschlechtsidentitäten insofern den Herkömmlichen nicht positiv entgegengesetzt werden können, weil sie nicht das ganz andere der Herkömmlichen sind. Also man kann, das will ich sagen, bei Butler auch Argumente gegen die Hoffnung auf spielerische Identitätsverwirrung als politische Praxis herauslesen. Ihre Kritik an Foucault ist nämlich, dass sie anstelle der Eindeutigkeit keine Vielfalt entdecken kann, das ist ein Zitat, und dass es nichts zu feiern gibt. Stattdessen schreibt sie, stehen wir vor einer fatalen Ambivalenz, die durch das prohibitive Gesetz hervorgerufen wird, das ungeachtet der Effekte fröhlicher Streuung nichtsdestoweniger in Herculins Selbstmord gipfelt. Also so viel nebenbei dazu, dass, wie manchmal behauptet wird, Butler nicht in der Lage wäre, von Leid zu sprechen. Das tut sie wohl, sie skizziert ein Drama. Sie sagt, meiner Meinung nach ist die Sexualität, die nach Ansicht von Foucault und Herculin außerhalb jeglicher Konvention stehen soll, gerade von diesen Konventionen geprägt. Gleichgültig, ob es sich hier um eine Sexualität vor dem Gesetz oder um eine widernatürliche Übertretung außerhalb des Gesetzes handelt, diese Einordnungen treten stets innerhalb des Diskurses auf, der die Sexualität erst hervorbringt. Ich habe Butler angefangen mit der Frage, wie entsteht das Subjekt? Bei ihr ist das eine ganz spezifische Frage, weil das Subjekt nicht ohne das Geschlecht denkbar ist. Das ist immer dieselbe Frage. Wie entsteht das Geschlecht und wie entsteht das Subjekt? Es gibt keine geschlechtslosen Körper bei Butler. Und ich habe ja gefragt, wie entsteht es? Also wie wird es hervorgebracht? Wie denkt sich Butler das? Was bringt es nicht hervor? Denn das ist ihre eigene Argumentationsbewegung in Gender Trouble. Zunächst sagt sie, ist es nicht das anatomische Geschlecht. Es ist nicht die Biologie, die Geschlechtskörper und Subjektidentität hervorbringt. Wenn es nicht mehr das anatomische Geschlecht ist, das die Geschlechtsidentität determiniert, dann muss sie durch etwas anderes erzwungen werden. Und sie wird erzwungen, laut Butler, sie ist nicht frei wählbar. Denkt man, sagt sie, den kulturell bestimmten Status der Geschlechtsidentität als radikal unabhängig vom anatomischen Geschlecht, wird die Geschlechtsidentität zunächst selbst zu einem freischwebenden Artefakt. Und dann kommt gleich ganz viele Abers, weil, dass sie das nicht ist, das liegt für Butler auf der Hand. Andererseits kann die Kultur, sagt Butler, nicht auf dieselbe Art und Weise determinieren wie die Biologie, sonst hätte sie ja mit ihrer Kritik gar nichts gewonnen. Ihr berühmtes Argument lautete daher: Die Biologie hat noch nie determiniert, im Gegenteil lässt die diskursive Praxis die Biologie bloß so aussehen, als hätte sie das. Im Verlauf ihrer Argumentation, also im Verlauf des Buches Gender Trouble, grenzt sich Butler dann von anderen Theoretikerinnen ab, die zwar ebenfalls nicht auf dem Standpunkt der Biologie stehen, aber die ihrer Ansicht nach nicht radikal genug die Gleichzeitigkeit von Unterdrückung und Hervorbringung denken. Also sie sagt da, also sie macht da Kritik an Simone de Beauvoir und an Monique Wittig und dann geht sie nochmal Richtung Lacan und Luce Irigaray und sagt, also hier eigentlich macht ihr alle etwas, was nicht gut ist, ihr nehmt nämlich immer ein Vorgängiges an. Und dann passiert was Eigenartiges bzw. Widersprüchliches, das meiner Ansicht nach beide Butler-Bücher durchzieht, Gender Trouble und Bodies That Matter. Nachdem sie all das besprochen hat, Beauvoir, Wittig, Lacan, Irigaray, kehrt sie dann zu Foucault zurück. Und während sie an anderer Stelle Foucaults Jubel über die grenzüberschreitenden Potenziale geschlechtlich nicht eindeutiger Sexualität zurückgewiesen hat, macht sie nun diese Bewegung selbst. Wenn also, heißt es in Gender Trouble, die regulierenden Funktionen von Geschlecht und Geschlechtsidentität selbst vielfältig angefochtene Schauplätze der Bewegung sind, bietet gerade die Mannigfaltigkeit ihrer Konstruktion die Möglichkeit, mit ihrer Pose scheinbarer Eindeutigkeit zu brechen. Also es ist, als ob die Feststellung von Butler, es gibt kein Außen, das nicht vom Innen als Außen konstruiert wird, hier irgendwas befreit hätte. Man kann ja auch annehmen, so eine Feststellung könnte erstmal Resignation produzieren. Es gibt kein Außen, es gibt kein Vorgängiges. Es gibt das ist sozusagen ihr permanentes Projekt weder ein Außen, auf das sich die Herrschaft berufen kann, noch ein Außen, von dem aus die feministische Rettung zu erwarten ist. Kommt kein Schiff, kommentierte eine Hamburger Freundin diese Einsicht. Die Trauer, die sie empfindet, wenn sie Herkulins Geschichte liest, wandelt sich dann plötzlich zur Eröffnung von Möglichkeiten. Es ist, als hätte Butler selbst schon auch ein bisschen an die Macht der Biologie geglaubt und nun an die Freiheit davon, die vielfältige Diskursverschiebungen erlaubt. Wir werden in Kategorien gepresst und das tut weh, aber hey, wir wissen das jetzt und lasst sie uns umdefinieren. In Butlers Arbeiten war insofern ein Widerspruch vorhanden zwischen es gibt nichts zu feiern und politischem Optimismus, hier liegen Kritik und Apologie eng nebeneinander. Sie sagt also, es gibt kein Außen, das seine Form nicht von einem Innen bekommen hat und das Innen dadurch erzeugt. Es gibt keine Subjekt-Objekt-Dialektik. Gibt es kein Außen, das ist ein vielfach geäußerter Vorwurf an Butler, dann kann ja gar nicht kritisiert werden. Denn von wo aus soll das geschehen? Butler hat damit kein Problem und ich finde zu Recht, denn für Frauen, die sowieso stets gänzlich aus dem Geschehen herausgefallen sind, weder auf der Subjekt- noch auf der Objektseite verortbar waren, gab es ohnehin nie diesen archimedischen Punkt, der der Artikulation ihrer Erfahrungen Gewicht verliehen hätte. Womit sie aber ein Problem hat, ist der Umstand, dass ihr mit dem biologischen Geschlecht nicht gleichzeitig die Universalität der Unterdrückung abhanden kommen darf. Die Biologie determiniert nicht, aber deswegen ist hier noch lange nichts frei wählbar. Also sie hat dieses Problem, wenn sie sagt, wir werden nicht von der Biologie determiniert, dann will sie ja nicht sagen, wo ist das Problem dann? Also sozusagen diese Schlussfolgerung will sie vermeiden und sie fragt also, wie stellt sich der Zwang her? Nicht von Fall zu Fall, sondern regelmäßig. Und das macht sie, obwohl sie sich sehr gut auskennt in der Psychoanalyse, macht sie das im Endeffekt nicht psychoanalytisch. Obwohl sie da viel drüber geschrieben hat, sie kennt sich sehr gut aus mit Freud, Lacan und Irigaray. Und im ganzen zweiten Kapitel der Gender Trouble geht es um Verbot, Tabu, Aggression, Angst und die Melancholie der Geschlechtsidentität. Aber dann sozusagen spricht sie von dem Gesetz, dessen Zitation den Geschlechtskörper als reine, sich permanent wiederholende Gegenwart herstellt. Und das ist dann was anderes als Psychoanalyse. Und damit bin ich jetzt bei dem Punkt, den ich versprochen hatte, den ich mit Butler ansprechen wollte. Also, wie stellt sich das Subjekt her? Das Annehmen, und wie gesagt, Geschlecht und Subjekt, das ist bei Butler immer eine Frage. Das Annehmen des Geschlechts in Bodies That Matter ist eine zitatförmige Strategie oder resignifizierende Praxis. So nennt sie das. Zitatförmige Strategie oder resignifizierende Praxis. Und weil Geschlechtsidentität und Subjektivität zusammenfallen, sagt sie weiter, das Ich und dessen Position werden lediglich sichergestellt, indem sie wiederholt angenommen werden, wodurch die Annahme kein vereinzelter Akt oder vereinzeltes Ereignis ist, sondern vielmehr eine wiederholbare Praxis. Also es geht immer um die Wiederholung in Form eines Zitats. Im Zitat geht es weiter. Und eine Zitierung wird zugleich eine Interpretation der Norm und ein Anlass sein, die Norm selbst als privilegierte Interpretation aufzudecken. Also die Kategorien von Kant-Hegel, Subjekt, Objekt, Setzung, Freiheit, Naturkausalität, existieren hier nicht mehr, auch nicht die psychoanalytischen Termini, die sozusagen schon früher die Selbstherrlichkeit des Subjekts in Frage gestellt haben, sondern hier ist die Annahme des Ichs ein, was sie nennt, ein performativer Akt, der auf einer Oberfläche geschieht. Es gibt nur zwei analytisch getrennte Ebenen, das, was zitiert und das, was zitiert wird. Es gibt kein Unbewusstes. Wir erschaffen uns selbst, aber wir haben keine Erinnerung daran, keine Geschichte, es passiert nicht, sondern hat immer schon stattgefunden. Dabei versteht Butlers Subjekt ähnlich wie das, was Foucault als Gegenstand seiner Kritik vor Augen hat. Also sie hat es mit einem Subjekt zu tun, von dessen einstiger Vernunft und Individuierung durch das Allgemeine bloß das repressive Moment, die Selbstdisziplin, übrig geblieben ist. Die ihrerseits, um ihr Verschwinden denken zu können, auch von Butler als Effekt hervorgebracht gedacht wird, als Wirkung ohne Ursache. Das Ich ist leer, bloße Form oder anders fällt mit seiner Form zusammen. Es trägt keine Spuren des sich gemäß gemacht Habens. Dem Ich gehen die verfestigten Praxen anderer Ichs voraus. Wo ein Ich vorhanden ist, das sich äußert oder spricht, das ist ein Zitat, und damit eine Wirkung im Diskurs erzielt, da ist zuerst ein Diskurs, der dem Ich vorhergeht und es ermöglicht und in der Sprache die zwingende Stoßrichtung seines Willens bildet. Das war aus Bodies That Matter. Also, dass die Gesellschaft etwas, was vorausgeht, der Diskurs, die Gesellschaft, dass das kritisch-analytisch Vorrang vor dem Einzelnen hat, dem Einzelnen vorhergeht und ihn als Einzelnen erst ermöglicht, ist eine Grundeinsicht der Kritik an der idealistischen Philosophie seit Marx. Die autonome Gestaltung der Welt, also das Subjekt, das sich auf das Objekt richtet und hier tut und macht, diese autonome Gestaltung der Welt ist bloß Schein. Also nicht nur, sie ist Schein. Das Sein sind, das ist Foucault, Machtverhältnisse, die in die Tiefe der Körper materiell eindringen, ohne von der Vorstellung der Subjekte übernommen zu werden. Also soweit so ähnlich. Was Butler aber von Marx unterscheidet, um das grob zu sagen, sind die Elemente ihrer Analyse, die Form ihrer Herstellung und damit ihr Verhältnis zueinander. Diskurs statt Gesellschaft, Sprache als Medium der Reproduktion von Gesellschaft wie einzelnem Ich und vor allem dieser Punkt ist mir gerade wichtig, Matrix statt Verhältnis. Butler denkt, wie Foucault, das Verhältnis von Einzelnen und Ganzen nicht durcheinander vermittelt, sondern nur in deskriptiv-funktionalen Kategorien Abweichung und Entsprechung, Plus und Minus. Während das Ich schon vom Ganzen der Matrix bestimmt ist, ist die Matrix nicht mehr als die Summe der Einzelnen, der Praxen der einzelnen Ichs. In der Soziologie nennt man so etwas Systemtheorie. Wobei, das Ich ist bestimmt, das ist nicht ganz richtig, denn es ist primär die Instanz der bloßen leeren Wiederholung von Zitationspraxen, was es tut, ist, wie Butler sagt, ist ein mimetisches Nachahmen der Norm. Weil der Akt der Zitation kein Resultat außer den neuen Akt hat, wie soll man das sagen, es lagert sich sozusagen nichts ab. Und damit gibt es, wie bei Foucault, bei Butler auch, nur noch systematischer, keine Erfahrung, sondern nur die Wiederholung oder die endlose Kombination bereits vorhandener Elemente. Das Ich hat so keine Geschichte oder Entwicklung oder mit anderen Worten, es hat eine eigene Geschichte aus reiner Gegenwart. Das Zitat kennt ihr wahrscheinlich, oder einige von euch. Blumfeld, 1994, die Platte. Also es ist der Titel des Songs, eine eigene Geschichte aus reiner Gegenwart. Das ist ein Versprechen. Eine eigene Geschichte bauen, keine Herkunft, kein Anfang, keine Tradition, bei Foucault keine Biopolitik. Erinnert das an die Aufklärung? Berechtigterweise. Ich glaube, dass der Vorwurf Verrat an der Aufklärung, der Foucault, Butler und dem Poststrukturalismus entgegengebracht wird, vollkommen daneben liegt und umgekehrt diejenigen Recht haben, denen die Subjekthybris als allumfassende Machtmatrix auffällt. Das Versprechen auf ein Subjekt frei von Natur und Körper, Butler, oder eines, das den Effekt ganz leicht abschütteln kann, Foucault, dieses Versprechen ist nicht antiaufklärerisch, sondern im Gegenteil eine wahrhafte Fortsetzung des Idealismus unter postfaschistischen Bedingungen, der Selbstbestimmung frei von Herkunft und Geschichte, Erfahrung und Erinnerung. Vielleicht, um den Bogen zum Anfang zurückzumachen, handelt es sich bei den Poststrukturalisten gar nicht um die Angreifer auf das Subjekt, sondern, wie Jochen Hörisch mal vermutete, eher um Partisanen einer Rettung des Subjekts. Jedenfalls haben Matrix und Diskurs eindeutig Qualitäten, die an das einstige Subjekt erinnern, eine total gewordene Freiheit zur Schaffung, die nicht einmal mehr an Ursachen gebunden ist. Einerseits hat Justin Mandel mal gezeigt, sind die Theorien von Foucault und Butler enorme Selbstermächtigungen gegenüber zweiter Natur, die Selbstbewusstsein und Vernunft der Bürger hinweggefegt hat und oder die zur Identifikation mit einem Geschlecht zwingt. Die Das-ist-ein-Effekt-Haltung erlaubt, Auswege zu denken, erlaubt zu hoffen, es wäre nicht so schlimm. Andererseits schlägt diese Selbstermächtigung der Wunsch, man könnte die Dinge doch noch einmal in die eigenen Hände nehmen, in genau das Gegenteil des Erhofften um. Der Songtext geht nämlich weiter, eine eigene Geschichte aus reiner Gegenwart sammelt und stapelt sich von selbst um mich herum. Der Ausweg ist keiner. Der bloß zum Bewirkten gewordene Effekt ist die Anpassung, der das Bewusstsein von ihrem Vollzug verloren gegangen ist. In diesem Maße beteiligte sich Foucault an der Liquidation materialistischer Kritik nicht, weil ein Außen, Natur oder Wahrheit fehlen würde, sondern weil seine theoretischen Begriffe keine Möglichkeit für Erfahrung kennen, aus der herausgesagt werden kann, aber Unwahrheit. Oder sie bieten diesen Platz nicht. Die Ignoranz, die Butler von Seiten der Frauenbewegung gegenüber der eigenen Geschichte vorgeworfen wird, passt mit Foucaults eigenartig historischem und gleichzeitig geschichtslosem Zugang zusammen. Bei ihm und noch mehr bei seinen Rezipientinnen sieht es so aus, als hätte es das biopolitische Projekt immer schon gegeben. Als würde es aus dem 18. Jahrhundert oder gar aus der griechischen Antike stammen und kein Produkt der Aufklärung, kein Phänomen des 20. Jahrhunderts sein. Das ist kein rein akademisches Problem, sondern ein handfestes politisches. Entweder liest man mit Foucault die Aufklärer als Präfaschisten, anstatt zu fragen, vom Ergebnis welcher Geschichte her zum Beispiel Kants Begriff der Menschenrassen erst ein größeres Problem wurde, oder man verteidigt Kant und Co., als hätte die Dialektik der Aufklärung die Erkenntniskategorien nicht affiziert. Als Kommentar zur Subjektverteidigung, ob nun in französisch poststrukturalistisch Wille zum Wissen oder deutsch aber es gibt doch Wahrheit, wäre zu sagen, bewahren kann das Subjekt sich aber nur, wenn es sich nicht ständig als Subjekt bewahren will. Statt sich an so etwas zu erinnern, wird meiner Beobachtung nach in theoretischer Kritik und politischer Orientierung ein Widerspruch ausgetragen, dessen zwei Seiten ich so fassen würde. Einmal die Perspektive aufs Hineinemanzipieren in die Subjektform, Subjekt für alle oder in einer anderen Variante, ein anderes Subjekt ist möglich. Und einmal die Perspektive hinweg mit dem Subjekt. Einmal dieses Auseinanderfallen gibt es auch in der feministischen Theorie, die Gleichheitsperspektive und einmal jene der Differenz. Dramatischer gesagt, einmal das Rettungskommando des Subjekts und einmal die Feier seines Todes. Subjektkritik heißt in meinen Augen aber weder Aufklärungsemphase noch dekonstruktivistische Aufhebung der Dialektik der Aufklärung, sondern Reflexion, wie es zu diesem Auseinanderfallen gekommen ist. Damit bin ich beim Schluss und ich versuche auf die obligatorische Was-tun-wir-Frage gleich zu antworten. Wie müsste Subjektkritik aussehen? Wenn man über das Subjekt spricht, muss man, habe ich in der Einladung zum Vortrag behauptet, zwei Ebenen theoretischer Reflexion auseinanderhalten. Man kann zum einen die Zerfallsgeschichte des bürgerlichen Subjekts erzählen und sich dabei zum Beispiel fragen, wie es kommt, dass Individuum und Subjekt beinahe zusammenfallen scheinen, Also das müsst ihr nur mal selber in der Alltagssprache beobachten. Man sagt die Subjekte und man meint einfach nur die Leute oder diese oder jene Personen. Also es gibt sozusagen eine Geschichte dieses bürgerlichen Subjekts, die ich da mit meinem großen Ausflug von sozusagen Sonnenaufgang bis Faschismus und Reflexion darauf versucht habe, sozusagen so einmal aufzuspannen, wie das sowas gehen könnte. Und man kann sich eben bei dieser Subjektgeschichte fragen, wohin das bürgerliche Selbstbewusstsein der Aufklärung verschwunden ist und wie aus einer strikt erkenntnistheoretischen Kategorie trotz ihres Todes, ein so umfassender politischer Referenzpunkt geworden ist. Zum anderen ist es aber auch möglich und nötig, theoretisch und kritisch auf die Exklusivität der Subjektform zu reflektieren. Das war mein Hinweis darauf, wer Subjekt werden darf und nicht, wer durfte und nicht. Wer nämlich ohnehin nicht Subjekt sein durfte, kann auch schlecht, das war die Forderung aus der Berliner Konferenz, widerständige Subjektivität entwickeln oder sich besonders vom Tod der Form beeindruckt zeigen. Letzteres, also dass man das weiß, was die Subjektform bedeutet, sowohl für diejenigen, die Subjekt werden müssen, als auch die, die das dürfen und die gar nicht in die Lage kommen zu müssen, das muss man wissen, weil das schließt dann eine Position aus, die sich ungebrochen positiv auf das Subjekt bezieht, an welchem Punkt seines Aufstiegs oder Niedergangs es sich auch befinden mag. Zur Subjektgeschichte, bei der es eben genau um Aufstieg und Niedergang geht, also ich habe das ausgeführt, dass man diesen Tod des Subjekts feststellen kann. Also ich finde, dass sozusagen, da wird eine geschichtliche Erfahrung damit sozusagen festgehalten, aber nur um im nächsten Satz seine Wiederauferstehung zu reflektieren. Dann wird man sofort merken, dass dieser Tod kein Grund zu feiern ist, die lebende Leiche an der Form hängen bleibt, immer wieder neu, die Abspaltungen und Ausschlüsse sich auf neuerster Ebene wiederholen. Also diese beiden Momente der Kritik, Subjektgeschichte zum einen und Exklusivität der Form, die sich in dem Augenblick zeigt, in dem sie sich konkret verwirklicht zum anderen, die kann man gegeneinander ausspielen. Man kann das eine tun und das andere lassen. Man kann mit dem Subjekt gegen die Ausschlüsse argumentieren. Also man kann sagen, aber die Subjektform ist universell und so weiter, also lassen wir mal die Geschichte beiseite. Das heißt, sie ist universell und die soll einfach offen für alle sein. Das ist die eine Variante. Man kann das Umgekehrte machen, mit dem Ausschluss gegen das Subjekt per se argumentieren. Man kann sagen, ja, wer war denn da sowieso immer ausgeschlossen von der Subjektform? Und das spricht doch gegen das Subjekt per se. Also man kann da dauernd Ping-Pong spielen. Oder man kann mit der Geschichte gegen die Allgemeinheit der Form reden. Also wie ich das sozusagen, man kann sagen, das Subjekt ist an dieser Stelle oder an dieser oder jenen sozusagen untergegangen. Man kann mit der Form universell gegen die Resultate der Geschichte argumentieren. Man kann eben sehr lange auf diese Weise hin und her argumentieren. Und ich glaube, dem entkommt man nur, indem man danach fragt, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Und das wäre in meinen Augen die Aufgabe von Subjektkritik. Dann danke ich euch für eure Geduld und das Zuhören. Ja, vielen Dank, Carina. Wir haben jetzt noch 5 bis 10 Minuten Diskussionszeit, bis wir ausgeschlossen werden. Vielleicht haben wir auch 15, wenn wir Glück haben. Der Hausmeister irgendwie anders ums Gebäude läuft, wir werden sehen. Damit den Raum öffnen für Fragen oder Beiträge. Vielleicht war das auch ein bisschen kryptisch, weil ich kann es versuchen, ein bisschen pragmatischer zu sagen. Meiner Beobachtung gibt es sozusagen 2 Formen, in denen über Subjekt diskutiert wird im Film. Es gibt sozusagen zum einen die feministische Kritik und den Antirassismus, wo ganz klar gesagt wird, die Subjektform sozusagen, die da haben wir was gegen, weil die schafft das Übel. Ich mache es mal ganz kurz. Ja. Und dann gibt es die Variante, und dagegen kann dann zum Beispiel gesagt werden, nein, aber das bürgerliche Versprechen und das muss erst verwirklicht werden oder verschiedene Varianten sozusagen, wie man da was dagegen sagen kann. So. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite gibt es, man kann sowas machen, wie man kann sozusagen Subjektgeschichte zeigen. Man kann sagen, diese Form, die ist nicht immer die gleiche geblieben. Ja? Also sozusagen, das hört sich bei einem Kant vollkommen anders an, als bei Foucaults zu jemandes Subjekt geworden sein. Oder Subjekt heißt, man ist immer jemandes Subjekt. Das Subjekt ist ein Unterworfenes. Und nicht wie bei Kant und so weiter, wo das Subjekt etwas ist, was seinerseits unterwirft. Also zwar sozusagen schon gebrochen, weil ich hatte ja darüber gesprochen, dass das Subjekt dann bedeutet, man muss gleich machen in dieser Situation. Aber so, also sozusagen auf der einen Seite bleibt sozusagen immer etwas Allgemeines an diesem Subjekt. Da bleibt immer etwas gleich. So. Und dann gibt es Veränderungen. Und je nachdem, was man im Blick hat, das sind diese beiden Perspektiven. Und ich kenne einfach so, wir sind Diskussionen so, dass sie permanent gegeneinander ausgespielt werden. Also vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen gemacht. Ich habe eine Frage, wobei ich wegen der schnell weitziehenden Zeit jetzt selbst simuliert, nicht nur Beobachtung, würde ich gerne abgleichen und vielleicht kannst du was dazu sagen. Und zwar hast du Butler zitiert, dass das Lebensmittel Objekt ein Objekt ist, das ist frei von Natur und Körper. Du hast das mit der Forschung der Aufklärung zusammengebracht, die Rettung des Subjekts als ein Subjekt. Ja. Ne? Und jetzt, hast du zwischendurch immer wieder aneinander gelagert auf die historische Erfahrung, im Verhältnis eigentlich zu universell umgreifenden Gleichheit eigentlich. Ja. Und das hatte ich jetzt noch nicht so richtig zusammengekriegt. Ich habe den Eindruck, eine Ahnung von Misogynie, die offensichtlich, ich glaube, das ist der Fachausdruck für Frauenfeindlichkeit. Innerhalb dieser Gender-Bewegung, aber so richtig ist noch nur so. Also es gibt, das ist gar nicht so sehr meine eigene Idee, also es gibt gegenüber Butler ist das ein klassischer Vorwurf zu sagen, nachdem sie, also sozusagen mit dem Hinweis, die Körper sind dekonstruiert, auch das biologische Geschlecht ist einhergestelltes, dass sozusagen dieses, der Gedanke von Dekonstruktion, Herstellung, dass das etwas ist, was das idealistische Subjekt, Kant und so weiter, ohnehin immer schon mit Natur gemacht hat. Also der Vorwurf da an Butler ist, zu sagen, ja, das ist sozusagen eine, also die Befreiung von dem biologischen Geschlecht entsteht um den Preis sozusagen eines, der Annahme einer Art Supersubjektivität. Also da, so. Und was war der zweite Teil? Eigentlich, ja. Aber ich muss gestehen, da bin ich tatsächlich noch nicht sehr viel weiter als das, was ich gerade sage. Also ich hätte das ein bisschen zusammengebracht, weil wir schon mal über das Verhältnis von Vernunft und Natur gesprochen haben. Und da fand ich das auch sehr interessant, wie du so, nenne ich teilweise nicht exakt, aber das Verhältnis insofern, dass es die Vernunft, die gegenseitige davon, also das, die Unvernunft als eine mystische quasi auch mit sich hervorbringt in der Geschichte. Ja, das ist ein klassisches Dialektiker-Aufklärung-Argument, das ist auch gar nicht von mir. Ja, das stimmt, aber du hast es bezogen. Ja. Und das hätte mich noch interessiert, das Verhältnis von dieser Rationalität, im Verhältnis zu diesem verschwurbelten zum Beispiel Stil oder dem, der Affirmation dieses Subversiven, was halt von Objekt nicht erfasst wird. Ja. Wie das miteinander zusammenhängt. Denn das ist ja auch interessant, wie du gesagt hast, dass das Stil ist verspielt, nebulös und verschwurbelt. Und andererseits. Aber es ist auch schön. Also, ich finde auch schön. Butler, geht es aber eigentlich um so eine Reinheit des Geistes eigentlich. Das kommt halt drauf an, was man da liest von ihr, finde ich, weil zum Beispiel so ein paar, so die Psychoanalyse-Passagen, die sind nicht so. Also da, wo sie sprachanalytisch ist, finde ich, gibt es ein Problem, weil dann dieses Zitieren der Norm passiert, also sozusagen, wo das Subjekt herstellen, also ein wie ein technischer Vorgang ist. Also entspreche ich nicht, entspreche ich nicht. Es ist so eine Plus-Minus-Geschichte. So. Und meine Vermutung, dass sich bei den Poststrukturalisten sozusagen um so eine Art von Wiederkehr der Aufklärung handeln könnte, da habe ich tatsächlich ein bisschen rumgeschummelt und nicht so ordentlich argumentiert, aber es ist erstmal ein Gedanke, den, also erstens hat den auch nicht nur ich, also, sondern der taucht immer wieder auf und mir ging das beim ersten Mal Foucault lesen so, dass ich dachte, das ist eigentlich ein Aufklärer wider Willen. der sozusagen, der versucht irgendwas wieder herzustellen unter Bedingungen, sozusagen, wo man jetzt nicht mehr irgendwie Kant sein kann oder Hegel sein kann oder sonst irgendwas, aber das probiert er. Und ich würde sozusagen das eben zum Vorwurf machen und nicht die Tatsache, dass er irgendwie die Moderne verrät oder sowas. Was ich einen unglaublichen Satz von einem Deutschen finde, aber egal, ja. Also, ja. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Carina für den, wie ich fand, sehr schönen Vortrag. Und wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich weise nochmal darauf hin, dass die nächste Veranstaltung in der Reihe schon am Dienstag stattfindet, nicht wie sonst am Donnerstag. Genau. Auf Wiedersehen.